Kirchen, Millionen deutscher Menschen. Kommen Sie mit mir, lassen Sie sich fassen von dem Ernste dieser großen Stunde. Haltet ihr Millionen deutscher Menschen, die ihr hier mit mir Kraft der Sehnsucht eurer Herzen vereint seid, die stärker ist als die Kraft der kosmischen Wellen des Weltäthers, die die Stimmen aus der Garnisonkirche zu euch tragen. Haltet die Hände wie Hindenburg, wie der Kanzler des Reiches, wie die Männer der Reichsregierung, wie die deutschen Abgeordneten. Hört, was das neue Deutschland in Ehrfurcht und Selbstbesinnung am Grabe Friedrichs des Großen der Welt zu sagen hat.